Eine Bilanz des Schreckens, des Entsetzens, ein Albtraum, der über die Idylle einer kleinen Stadt heute Vormittag hereinbrach. Worte vermögen das Leid nicht hinreichend zu beschreiben, das ein vermutlich planvolles Ausrasten eines 17-Jährigen, womöglich am Ende einer unerkannten, unbeachteten und schwelenden Konfliktkette über so viele Menschen gebracht hat. Statt beschreibender Worte nun Trauerarbeit, individuell wie kollektiv. Die Erinnerungen an Emsdetten und Erfurt waren schnell bemüht und auch Psychologen wiesen rasch auf die bekannte Gefahr der Nachahmung hin. Auch wenn es viel zu früh ist, die Komplexität der Ereignisse hinreichend zu kennen und zu würdigen, die Unruhe und Besorgnis von immer mehr Eltern und Schülern bleiben verständlich. Wenn ein angeblich unauffälliger Schüler nach seinem Schulabschluss an der Stätte, die er über Jahre besucht hat, ausrastet und so viele Menschen verletzt und in den Tod zieht, dann mangelt es gewiss nicht nur an Schulpsychologen. Eher dämmert der Verdacht, dass irgendetwas an der individuellen und gesellschaftlichen Wahrnehmung von Schule nicht stimmen kann. Schule heute ein Lernort, Lernzielkataloge für jedes Fach in jedem Bundesland anders gestrickt. Das ist aber nur ein Aspekt von Schule. Sie ist nämlich vor allem auch ein Ort von Beziehungen und Konflikten, obwohl dieses in den letzten Jahren immer wieder eingeschränkt und auf das Elternhaus zurückgespielt wurde nach dem Motto, das kann Schule doch nicht leisten. Schule ist demzufolge nach Elternhaus und Familie der weitaus prägendste Einflussfaktor in der Entwicklung eines jungen Menschen. Traumen, unbewältigte Erlebnisse, Zurückweisungen, nicht ausgehaltene oder auszuhaltende Konflikte, sie können das Leben eines jungen Menschen beeinflussen, ja entscheiden. Wenn kriminalpsychologische Forschung heute bereits Dutzende Kriterien für die fatale Entwicklung zu einem möglichen Amokläufer in der Schule identifiziert hat, kann es nur noch um eines gehen. Kompetenz für die in und mit Schule erlebten Beziehungen und Konflikte dramatisch zu verbessern. Das führt zum Beispiel zu einem veränderten Lehrerbild in Ausbildung und Alltag. Politik wird dazu herausgefordert, Schulen und Hochschulen nicht vor allem als Anstalten der Gesellschaft für kognitive Bedarfskompetenzen einer beruflichen Alltagstauglichkeit zu begreifen. Das schließt auch ein, nur noch solche Studierende zum Beruf des Lehrers und der Lehrerin zuzulassen, die über ein Mindestmaß von Empathie und sozialer Diagnosekompetenz verfügen, die sich auf professionelle Wahrnehmung eigener Konflikte und Gefühle stützen kann. Schulpsychologen kommen dann hinzu. Aber zum präventiven Konzept gehören eben auch die anderen Akteure, ohne die sich folgenreiche narzisstische Kränkungen, Traumen und unbewältigte Konflikte eben zu selten erkennen lassen.